1. Jahwe gewort mir einen Anblick, bei dem zwei Korb im IT Fagen vor seinem Tempel platziert waren, kurz nach dem Nebukadreza, der König von Babel, Jekonja, den Sohn Jojakims und König von Juda, soe die führenden Manner und Handwerker aus Jerusalem in die Gefangenschaft nach Babel wegeführt hat. 2. Waren der ein Korb qualitative Hochwertige Fagen enthielt, die den frühen Fruchten der Saison entsprechen, befanden sich im anderen Korb extrem minderwertige Fagen, die aufgrund ihrer Verdorbenheit völlig ungenießbar waren. 3. Als Jahwe me fragte, was ich sei, antwortet ich, dass die guten Fagen von excellenter Qualität seien, die schlechten Hingen so verdorben, dass man sie keinesfalls verzehren kann. 4. Daraufhin erging das Wort Jahwes ernüten me, mir die Bedeutung dieser Vision zu erlauten. 5. So spricht Jahwe, der Gott Israels, genau wie dies guten Fagen word ich auch die Wegeferten aus Juda, die ich in das Land der Chaldeer geschickt habe, wohlwollend betrachten und mich ihrer nehmen. 6. Ich word mein Aufmerksamkeit schützend auf sie richten, sie in dieses Land zu Ruxu führen, wo ich sie dauerhaft aufbauen und festigen word, anstatt sie ernüt zu vernichten oder zu vertrieben. 7. Zudem beibsichtig ich, ihnen die Einsicht zu verleihen, mich als Jahwe anzuerkennen, so dass sie mein Volk sein werden und ich Gott bin, vorausgesetzt, sie kehren von ganzem Herzen zu mir zurück. 8. Bezüglich der schlechten Fagen, die so ungenießbar sind, erklärt Jahwe jedoch, das König Zedekiah von Juda, dessen Bintian den Rest der Bewohner Jerusalems, so will die im Land verbliebenen als auch die nach Ägypten geflohenen, hibenzo behandeln word. 9. Ich word sie zu einem abschreckenden Beispiel des Unheils für Alkonigreis der Erdemachen, so dass sie in Jedem ort ihre Verbannung schande, spotten verachtung soe verfluching ausgesetzt sein werden. 10. Schließlich word ich Krieg, Hunger und Suchen über sie bringen, bis sie vollständig von dem Boden getilt sind, den ich einst ihnen und ihren Vorfahren als Wretch Massagen besitz verliehen habe.